gewinnt, ja, ja, ja. Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Folge meinem Rat, ja, ja. Glaub mir, bleib ich stark, ja, ja, ja. Er war sein Leben lang ein Dealer. Sein Vater war ein Trinker. Die anderen Kinder auf dem Spielplatz. Keine Jacke für den Winter. Er nimmt das, was ihm übrig bleibt. Kein Cent für Süßigkeit. Er wollte sein wie die großen Jungs. 361 Sticker Drogen so. Keine Schule, nein. Keine Nike Schuhe, nein. Jetzt geh den Radweg. Wenn du auf der Straße lebst. Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Folge meinem Rat, ja, ja, ja. Glaub mir, bleib ich stark, ja, ja, ja. Für die Gang, ja, für die Gang. Tick die Schlägerei wie Hooligan. Halbes Leben im Kass verbraucht. Trink nie kein Apfelsaft. Sie war mit 14 schon an Drogen nehmen. Keine Partys ohne Krups zu nehmen. Sie geriet in falsche Wege, ja. Dabei war sie noch ein Mädel, ja. Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Folge meinem Rat, ja, ja, ja. Glaub mir, bleib ich stark, ja, ja, ja. Mein Vater war nicht stark. Keine Liebe, keine Perspektive, keine Ziele. Ihr Leben in Ruine, ja. Schwere Last. Ja, sie trägt eine schwere Last. Alte Welle in der Gegend. Was soll ihr eure Tränen an? Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Folge meinem Rat, ja, ja, ja. Wir bleiben stark, ja, ja, ja. Keiner will, dass du gewinnst, ja, ja, ja. Keiner will, dass du gewinnst.